Hallo und herzlich willkommen zum 45. Connectcast. Heute geht es um den vor einigen Tagen hier in Deutschland erschienenen Band 72, der wieder einmal bei EMA Manganet veröffentlicht wurde. Und wir wollen heute einmal den Inhalt dieses Bandes besprechen und natürlich auch das äußere Layout dabei nicht vergessen. Mit dabei ist heute auch Marcel. Seid gegrüßt. Dann Clemens. Das wollte ich sagen. Seid gegrüßt. Ja, mit dabei ist dann heute auch noch der Oliver. Guten Tag. Ja, da wäre es auch schön, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest. Du warst ja auch schon in mehreren Podcast-Ausgaben mit dabei. Allerdings denke ich, dass viele unserer Hörer dich noch nicht kennen werden. Von daher wäre eine Vorstellung natürlich ganz hilfreich, denke ich. Ja, kein Problem. Also mein Name ist Olli Kudor. Unter dem Namen bin ich im Forum und im Wiki unterwegs. Und ja, ich mache zurzeit eine Ausbildung, wohne in Niedersachsen. Ja, und zu Conan habe ich damals gefunden durch RTL 2, als der Anime angefangen hat. Und mit dem Manga habe ich erst viel später angefangen, den zu lesen. Bin aber mittlerweile auch im Besitz aller deutschen Bände. Okay, und dann ist heute auch noch mit dabei unser Stargast Kevin. Ja, hallöchen. Ja, und da wäre es auch schön, wenn du dich nochmal kurz vorstellen könntest. Ja, okay. Ich fahre mal fort für dich. Ich bin 19 Jahre alt, wohne im Schwarzwald. Hier ist es wunderschön. Und ich schaue Conan auch schon seit Anfang an bei RTL 2. Habe auch mit dem Manga viel später angefangen und bin seit heute auch im Forum angemeldet unter Mario WL. Super. Ja. Und dann sind wir natürlich nicht zu fünft heute, sondern zu sechs. Denn mit dabei ist heute auch Benjamin. Hallo. Ja, da wäre es doch schön, wenn auch du dich nochmal kurz vorstellen könntest. Ja klar, also ich bin der Benjamin, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Bayern, aus Regensburg. Ja, zu Conan bin ich auch über die Serie gekommen, bei RTL 2 und habe auch später mit den Mangas angefangen. Aber jetzt bin ich auch bei Band 72, beim aktuellsten. Ja, super. Dann sind wir ja für heute vollständig. Und wir haben uns auch nochmal ein neues Aufnahmesystem überlegt. Also ist natürlich ein kleines Experiment heute, aber ich hoffe mal, dass es gut gehen wird und dann am Ende die Qualität auch besser sein wird als bei dem bisherigen Podcast, wo wir in jedem Fall und auch unsere Fans nicht mit der Qualität einverstanden waren. Von daher haben wir jetzt einen kleineren Umbruch gewagt. Ich will auch nicht lange um den heißen Brei herumreden oder um den heißen Band, wie man so jetzt so schön sagen könnte. Und will gleich mal anfangen. Also der Band 72 erschien am 8. März 2012, also erst vor kurzem hier in Deutschland und war auch schon seit dem 17. Juni 2011 in Japan erhältlich. Also wieder ein sehr großer Zeitunterschied, wenn man das mal so sieht. Also und damit sind wir ja mit Italien gleichgezogen, denn der dortige Verlag hat Band 72 ja bereits im Dezember herausgegeben. Genau, das ist ja immer so ein europäischer Wettstreit zwischen Deutschland und Italien, wer denn da den Platz 1 genau unter den europäischen Ländern hat. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, Rang 2, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ja, ich glaube auch, ja, ist jetzt weiter hinten, glaube ich. Die haben eine Weile nichts mehr veröffentlicht oder so, da war irgendwas. Richtig, genau, Frankreich ist bei 67 ungefähr. Ja, naja, darum soll es jetzt heute eigentlich auch gar nicht gehen. Schauen wir uns einfach mal das Äußere des Bandes an. Da sehen wir einmal den Big Ben oder wie Clemens das wahrscheinlich sagen würde, The Clock Tower. Ja, also das sieht eigentlich sehr schön aus, wie ich sagen muss. Und auch sehr ähnlich dem japanischen Original, wo der Big Ben ein bisschen heller zu sehen war und noch ein bisschen weiter weg stand. Also das deutsche Original, die deutsche Version finde ich eigentlich nicht schlecht. Wobei ich es ehrlich gesagt ein bisschen dunkel geraten finde. Das passt vielleicht nicht ganz so zu der Szene, an die das Cover angelehnt ist. Ja, die Szene vielleicht nicht, aber mir gefällt es in Deutschland besser wie in Japan. Ja, sowas. Das finde ich auch. Was mir hier sehr gut gefällt bei dem deutschen Cover ist, dass der Himmel hier sehr schön gelungen ist, finde ich, mit diesem rosa-lila Stich. Im Japanischen wirkt es so grau, aber Philipp meint es ja wirklich, das ist wirklich ein bisschen dunkel hier. Da finde ich das Japanische besser, weil da sieht man das Wasser so besser. Also die Lichter, die im Wasser reflektiert sind, das finde ich da im Japanischen wiederum besser. Also hat beides eher Gutes, aber man bräuchte eine Kombination, das wär's. Genau. Ja. Wobei das Lila, wo du es jetzt schon ansprichst, natürlich auch sehr gut zu der Farbe dieses Bandes passt. Die ist ja auch lila, also oben Band 72 und Conan so mit dieser Farbe Conans unterlegt. Conans Wangen sind auch lila, genau. Ja, genau. Fehlt noch sein rosafarbener Anzug, den er ja eine Anime-Version anhatte. Stimmt, sie hat das grün, ja. Ja. Wobei ja, auch ich aber mehr Geschmack als sein Anime-Team. Also. Ja, vielleicht noch eine kurze Hintergrundinformation zur Farbe Lila. Die wurde ja das letzte Mal im Band 66 verwendet, wo es auch um die Liebe ging mit Shiratori und Kobayashi. Also ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Auf jeden Fall ein sehr netter Hintergrundfakt, wie ich finde. Wieder für die Statistiker. Ja. Apollo selbst im Schlüsselloch hinten trägt ja etwas rosafarbenes. Naja, ich würde eher sagen, es ist eher rot. Ja. Ja. Aber ja. Also ich habe meine Brille nicht auf, aber ich glaube, es ist rot. Ja, ja. Sehe ich auch eher so. Ist ja auch sehr interessant, dass mit Apollo noch ein weiterer Charakter aus dem London-Fall im Schlüsselloch zu sehen ist. Stimmt, ja. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sonst nehmen könnte. Halt, na, wer im letzten Land war, Band war doch Minerva Glass, oder? Genau. Genau, ja. Also jetzt ist das ja der Bruder dann. Ja, sonst bleibt auch nicht viel übrig. Vielleicht die dicke, reiche Frau oder ja. Viel mehr war ja nicht. In den nächsten Bänden gibt es dann wieder größere Auswahlmöglichkeiten. Aber dazu kommen wir dann im Mai. Ja. Mit Band 73, genau. Gut. Dann würde ich sagen, schlagen wir den Band mal auf. Da finden wir ja erstmal direkt die Einleitung von unserem geliebten Aoyama, der da auch schon mal richtig schön abhängt, wie selber. Schön ja. Sagt. Ja, finde ich auch gut, dass man hier das Grußwort entsprechend angepasst hat. Sonst steht da immer hier grüßt ja. Wie immer, hier steht dann wie hier hängt wie immer euer Aoyama. Das passt sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob das im japanischen Original auch so ein schöner Wortwitz war. Also, gute Frage, keine Ahnung. Ach so, was wir überhaupt außen auf dem Cover noch ganz vergessen hatten, ist ja die Seite, wo immer diese schöne Run-Story gibt mit Conan, der jetzt diese Klappe da runterfällt. Ach ja, genau. Das ist immer, finde ich mal sehr lustig. Er findet ja seine Brille, das ist auch schon mal. Also vielleicht kommen wir da doch der Sache näher, dass sich Conan wieder zu Shinichi zurückverwandelt, wenn er seine Brille verliert. Oder, naja. Oder meine Theorie stimmt und Gosche wird zu voll, da das zu zeichnen und dass sie ihn einfach verschwinden darf von der Website. Ja. Ja, und er verliert diesen Apfel, also die Reste. Oh ja, genau. Vielleicht fällt ihm einer hinterher. Ja, kann sein, ne? Vielleicht fühlt ja irgendetwas zu Golden Apple. Ja, ist ja auch die Frage, was da unten auf ihn wartet. Er guckt ja auch ziemlich verschreckt nach unten. Oder Kokoro. Tigerkatzen, Goro. Das größere Übel, ja, Kokoro. Ja, also dann mal zurück zu seinem Grußwort. Das fand ich eigentlich sehr nett. Also gibt ja immer ein paar Hintergrundinformationen dort, dass er jetzt auch im technischen Zeitalter angekommen zu sein scheint, was ich allerdings nicht wirklich beim Zeichenstil gemerkt habe, was vielleicht auch positiv anzumerken ist. Ja, finde ich nett, dass er das dort reinschreibt. Ja, stimmt, ja. Und der ich habe da auch nachgeguckt, der hat da geschrieben, ab welcher Seite ungefähr so ein Bruch erkennbar sein sollte, aber mir ist da auch gar nichts aufgefallen. Also ich glaube, wir haben alle nachgeguckt. Ja. Ja, ist wahrscheinlich wahr. Ist ja positiv, dass er es nicht dramatisch gleich verändert hat damit. Hat er sehr gut hinbekommen. Und hier erwähnt er ja auch wieder seinen geschätzten Kollegen Hata. Genau, der war ja schon mal erwähnt worden. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Das war wegen, das war. Weil der ja auch modernisiert hat. Ach ja, also nimmt er auch Bezug zu einem Einleitungstext in einem früheren Band. Aha. Dann kommen wir natürlich noch zu meiner Lieblingskategorie. Das sind die verantwortlichen Redakteure und die ganzen zugehörigen Leute. Ich erinnere mich da an Steinkreisel. Genau, es hat sich ausgekreiselt, würde ich sagen. 3-2-1 raus. Nadine Stein ist jetzt leider nicht mehr mit dabei. Überhaupt nicht mehr. Wobei sie auf der Webseite noch von EMA noch gelistet ist für, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Rights and irgendwas anderes noch. Ja, also es wird hier immer mehr gekürzt, habe ich auch das Gefühl, denn im Gegensatz zum vorigen Band fehlt jetzt auch noch das Lettering von Funky Crowd und das finde ich auch sehr schade, dass da jetzt immer mehr Tinte gespart wird und hier vielleicht wichtige Personen und Organisationen wahrscheinlich rausfallen. Ja, die Finanzkrise kommt auch bei EMA nicht vorbei, ne? Da muss man Stellen streichen, kürzen, Kurzarbeit, ja, ja. Das ist überall, ob bei der Bahn, ob bei den Manga-Zeichnern. Genau, die streiken wahrscheinlich gerade, sind darum nicht drin. So wie die Fluglotsen. Genau. Ja, genau. Aber dass uns die Bände nicht noch teurer. An den Übersetzern hat sich ja, wen wundert's, nichts geändert. Also Josef Chanel und Matthias Wissel machen weiter. Richtig. Und auch die anderen Redakteure, der verantwortliche Redakteur, Gestaltung, Koordination und Druck und Verarbeitung bleiben gleich. Also keine Änderung. Ja. Immerhin. Ja, ich denke auch bei den Übersetzern, die sind jetzt alt eingesessen und die kennen auch jetzt die über 70 Bände, 72. Wenn man die jetzt ändert, dann ist es natürlich schwierig, wenn man bestimmte Namen wissen muss und so. Richtig, da muss erstmal jemand alle 70 Bände genauestens studieren. Gut, das alternative Cover, das auch noch im Band vorhanden ist, das ist ja genauso wie beim letzten Band noch, das mit Conan und Shinichi, die da Rücken an Rücken sitzen und aus einem Pappbecher trinken, wie man ihn von einer Restaurantkette kennen dürfte. Ja. Ist es nicht noch angelehnt an diesen Kobayashi-Fall aus Band 66? War es so? Genau. Das fehlen ja auch die Kirschblüten, oder? An den Bechern. Ja. Die fehlen, aber die waren da im Original, glaube ich, auch nicht zu sehen. Ach, echt nicht? Okay. Nee. Okay, dann nicht. Nur im Fall waren die eben zu sehen mit dem Kirschblütenfall da. Ach, was auch immer. Okay. Ja. Gut. Also die Zusammenfassung von was bisher geschah, das ist eigentlich auch noch genau die gleiche wie im letzten Band. Einziger Unterschied ist, dass man jetzt zwischen den einzelnen Absätzen noch eine Leerzeile freigelassen hat, was ich ganz angenehm finde, um dann einen besseren Überblick zu haben. Sonst sah es immer so ein bisschen gequetscht aus. Ja, jetzt hat man wieder früher. Ja, jetzt hat man wieder die ganze Seite in Anspruch genommen. Und, was ich sehr lobenswert finde, man hat sich meine Kritik im letzten Podcast zu Herzen genommen und am Ende des Einleitungstextes ein Satzzeichen gesetzt, nämlich ein Ausrufezeichen, wo im letzten Band nichts war. Oh je, das war wahrscheinlich ein Versehen, aber... Ich finde es auch sehr schön. Absatz ist ja... Dass jetzt Absätze sind, finde ich auch sehr schön. Gut, also beim Inhalt habe ich nichts auszusetzen. Ja. Und dann, das ist ja wie gewohnt 11 Kapitel. Ja, genau. Das ist auch, wird auch wahrscheinlich in Zukunft noch Standard bleiben. Ist ja seit Band 50, meine ich, so gewesen. Aber früher waren ja auch mal 9 oder 10, oder? Exakt. Also 10 war eigentlich immer der Standard. 9 habe ich auch mal gesehen. In Band 1 waren 9 Kapitel, sonst glaube ich nicht. Oh, Band 1, oh. Ach so, es liegt wahrscheinlich daran, dass die ersten Kapitel mal länger sind bei Mangas und deswegen dann ein Kapitel sozusagen genau, früher hatte, länger hat. Früher hatte Aoyama ja auch noch mehr Seiten pro Kapitel zur Verfügung. Jetzt ist er auf 16 Seiten beschränkt, also hatte nur 16 Seiten, um seine ganze Kreativität zu entfalten. Ja. Oh. Hast du schön gesagt. Genau. Gut getroffen. Ja. Ich denke mal, dann können wir nochmal, bevor wir dann auf den Inhalt eingehen, nochmal kurz ans Ende des Bandes blättern. Da gibt es ja wie immer ein Detektivlexikon, das 72. Wen wundert's? Über Yoshio Kuraishi, den ich leider nicht kannte und jetzt durch das Detektivlexikon aber ein bisschen darauf hingewiesen wurde. Das ist ja ein berühmter Leichenbeschauer. Sonst die Werbung, die halt noch hinten drin ist, das sind vier Seiten. Da sind einige auch schon aus dem letzten Band bekannt und ja, also was soll man da noch groß zu sagen? Sonst Sailor Moon haben die ja rausgenommen, ne? Ja, komischerweise. Oh. Nee, Sailor Moon ist da. Hey, wo? Rechts oben. Achso, auf einer Übersichtsseite, ja. Ach klar, ja toll. Wobei das ja eher nicht für EMA-Werbung ist, sondern für eine andere Sache. Genau. Also, stimmt. Ja. Und dann am Ende noch eben das Gesamtverzeichnis der Werke in der Kategorie Mystery von EMA, wo Conan einen Überhand nimmt. Und am Ende das gewohnte Stoppzeichen von EMA, dass man nicht auf der falschen Seite aufschlägt. Naja, so, jetzt haben wir den Band in diesem Sinne gut durchgekaut. Ja, denk vorne mal, und hinten, aber die Mitte fehlt. Ja, ich denke mal, dann kommen wir jetzt auch mal zu dem Wichtigsten in so einem Band, denn viele von euch wird das Äußere ja nicht sonderlich interessieren, sondern vor allem der Inhalt, den sie sich hier für 6,50 Euro mittlerweile gekauft haben, beziehungsweise 6,70 Euro in unserem Nachbarland. Gut, dann kommen wir zum ersten Fall in diesem neuen Band, der Auflösung des London-Falls. Und das Kapitel trägt den Titel Ein verdammt kniffliger Fall und den wird uns jetzt Olli kurz anreißen. Ja, wie Philipp schon gesagt hat, der London-Fall wird hier fortgeführt und aufgelöst. Der letzte Fall hat ja damit aufgehört, dass Conan den Hades im Publikum anscheinend gefunden hat und ja, das Tennisspiel zwischen Minerva und ihrer Gegnerin Miss Bauer ist ja immer noch im Gang und Conan will jetzt natürlich Hades dann natürlich finden und das Problem ist allerdings, dass im Stadion ja jeder andere Sitzplätze hat und seine Karte zu der Tribüne nicht gilt, wo Hades sich angeblich aufhält. Da bekommt Conan dann allerdings Hilfe von einer geheimnisvollen Frau, die in einem Kapitel davor schon mal aufgetreten ist. Und mit deren Hilfe schafft er es dann auch, den Eingang zu passieren und dann anschließend auch auf Hades zu treffen. Und dann will er ihn natürlich unschädlich machen. Ja, und ob Conan dann Hades letztendlich dingfest machen kann und ihn die Polizei festnehmen kann, das könnt ihr ja dann selber nochmal nachlesen. Und ja, also auch ich finde das eine sehr gelungene Auflösung des London-Falls, den ich ja als einen der besten Fälle in Detective Conan halte, also vom Zeichenstil her und von der Handlung sowieso. Die Auflösung kommt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber die ist doch sehr gelungen und auch der Rückblick ist gut gemacht. Also ich kann da nichts sagen und würde dementsprechend auch dem ganzen London-Fall auf jeden Fall 5 von 5 Tennisbällen geben in unserer Bewertung hier von 1 bis 5. Ja, also ich fand einen 70 quasi einen der schlimmsten und gemeinsten Cliffhanger in der Geschichte von Conan. Von daher fand auch ich die Auflösung wirklich schön, den ganzen Fall, den ganzen London-Fall nahezu perfekt. Auch ich gebe 5 Tennisbälle wegen mir, was auch immer. Er ist wirklich super und einer der besten Fälle überhaupt von der ganzen Serie. Ja. Ja, ich kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen. Also ich habe den London-Fall auch mit Interesse verfolgt und mir gefällt auch sehr gut die Parallelen zu Sherlock Holmes und es ist auch spannend halt, das Tennis-Match dazu verfolgen und ja, der Fall ist einfach einer der besten aus der ganzen Conan-Geschichte und hat ja auch eine ordentliche Länge und ich gebe ihm auch 5 von 5 Tennisbälle. Ja, ich denke, ich bleibe bei meiner Bewertung, als wir den Podcast vom letzten Mal gemacht haben, von 4 Tennisbällen ausnahmsweise. Ja, es kommt wieder die Kurve. Ich denke, der Fall war insgesamt gut. Das Tennismatch war dann etwas in die Länge gestreckt. Letztendlich fand ich, es hätte etwas schneller gemacht werden können, anstatt den Fall dann zum Ende hin in. Also am Anfang war er eben sehr gehetzt, fand ich. Und zum Ende hätte er doch etwas schneller gehen können. Vielleicht 1 oder 2 Kapitel maximal schneller. Aber ja, ich denke, der Trick war ganz gut lösbar an sich mit der Blindenschrift. Das war ja schon im letzten Band. Und jetzt auch in dem neuen Kapitel hier in dem Band. Das war natürlich ein gemeiner Cliffhanger, wie schon richtig angemerkt, von Olli. Mhm. Ja, sonst denke ich, hätte man vielleicht noch etwas mehr rausholen können von den auftretenden Charakteren. Und auch von London, wobei sie da recht viel rumgekommen sind. Also ja, ich denke, ich bleibe bei 4 Tennisbällen. Allerdings ist mir in dem ersten Kapitel hier noch ein etwas unhübscher Übersetzungsfehler aufgefallen, in der deutschen Version. Richtig. Ja, genau, den hat Philipp auch schon gesehen. Das ist nämlich auf der 4. Seite, als Yusaku Kudo den Trick erklärt. Also ich sage das hier mal einfach. Und so ist ihre blinde Mutter dann auch die einzige, die ihren Kopf bewegt, sodass ihre Tochter sie ausfindig machen kann. Also der Hintergrund ist, dass bei dem Tennisspiel halt alle den Ball hinterher gucken und die blinde Mutter kann halt nicht hinterher gucken, weil sie den Ball nicht sieht. Und hier steht es genau umgekehrt, also hier wurde das Wort nicht vergessen, was dann inhaltlich falsch ist. Ja, ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche sieht manchmal nicht so gut aus, weil die englischen Texte teilweise sehr kurz sind und da steht dann im Deutschen was sehr Ausführliches oder so, wie zum Beispiel bei This is the wrong place for your ticket. Da steht dann, also das ist ja ein sehr kurzer Satz in der deutschen Übersetzung, hier bist du mit deinem Ticket falsch, dein Sitzplatz ist drüben auf der gegenüberliegenden Tribünenseite, du musst den anderen Aufgang nehmen. Was allerdings, denke ich, nicht an der deutschen Übersetzung liegt, sondern weil Gosho Aoyama hier sehr einfaches Englisch verwendet hat. Also, und er hat dann eine japanische Übersetzung dafür gemacht, die auch etwas länger war. Also es sieht nur komisch aus, finde ich, aber es ist wahrscheinlich kein Fehler jetzt der deutschen Übersetzung. Ja, die Japaner sind ja bekannt für ihre guten Englischkenntnisse. Genau. Von daher denke ich mal, ja. Das passt schon. Genau. Ja. Sit down, please, oder wie war das? Ja, also ich könnte dazu sagen, zu dem Fall, also mir hat es sehr gut gefallen, vor allem auch London. Mir gefällt einfach London. Da hat man auch, wie schon angemerkt ist, relativ viel davon gesehen. Und wie gesagt, die Auflösung, ja, also gut, die fand ich jetzt, also sie war gut, sie hat auch gut zum Fall gepasst, aber an sich jetzt, ja, ist nicht so, wie man es sonst eigentlich kennt, so richtig dramatisch und ausgefeilt, aber dennoch sehr gelungen und ich würde eigentlich auch 5 Tennisbälle geben. Ja, und ich nehme meine Bewertung vom letzten Cast zu Band 71 nochmal mit auf und gebe daher auch 4 mit Tendenz zu 5 von 5 Abzeichen. Genau. Wobei, das war, glaube ich, eine sehr starke Tendenz. Ja, es gefällt mir ganz sehr, einfach. Sehr, sehr starke. Nein. Gut. Genau. Eine nahezu mächtige Tendenz. Ja, aber eben nur eine Tendenz. Ja, und gerade wegen des Tennis, ja, finde ich den eben auch sehr interessant und gelungen und eben auch wegen der Stadt und verschiedener Charaktere, die auch dort auftreten. Ich denke, insgesamt sehr recht unterhaltsam und interessant, genau. Für mehr, weitere Einzelheiten einfach beim letzten Podcast nochmal reinhören. Zu Band 71. Genau, dann machen wir auch gleich mal weiter mit dem nächsten Fall, der für mich besonders interessant ist, aus einem Grund, den ich hier aus spoilertechnischen Gründen nicht nennen werde. Die Detective Boys sind unterwegs und spielen Verstecken in einem Gebäude, das einsturzgefährdet ist oder abgerissen werden soll. Dann ereignet sich plötzlich ein Erdbeben und Genta hört ein Klopfen in diesem Gebäude. Die Detective Boys vermuten dann, dass eine Person verschüttet ist, weil diese Person eben beim Klopfen den Code 252, also sie klopft im Rhythmus 2, 5 und dann 2. Und dementsprechend, weil das ein internationaler oder so Notruf ist, nehmen sie an, dass jemand im Gebäude verschüttet ist und suchen die Person, treffen da allerdings nur auf 2 Arbeiter, angebliche Arbeiter, die sich dann allerdings als Bösewichte herausstellen und eine Person in dem Gebäude gefangen halten. Ja, die Detective Boys müssen sich dann mit diesen beiden auseinandersetzen, da sie das Gebäude abgeriegelt haben. Und Conan und Ai gelangen dann auch in die Gefangenschaft dieser beiden Personen. Und nun liegt es an Ayumi, Mitsuhiko und Genta, eben Ai und Conan zu befreien und auch diese andere Person, die eben noch gefangen gehalten wird in diesem Gebäude. Ob ihnen das dann letztendlich gelingt, das könnt ihr dann selber euch erlesen, wie ihr vielleicht schon vermutet und auch schon vielleicht in einem früheren Podcast, im News-Podcast gehört habt, ist das ein sehr interessanter Fall für mich und also ich freue mich auf jeden Fall und würde diesem Fall, da es ein Detective Boys Fall ist und der nicht ganz so gelungen ist, würde ich dem Fall auf jeden Fall nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also ist für mich überdurchschnittlich aufgrund eines ganz bestimmten Umstandes. Und ja, sonst ist es eigentlich ein durchschnittlicher Fall, so 3 von 5 eigentlich, aber ich gebe mal 4 von 5. Ich würde mich dem sehr gerne anschließen, allerdings nicht wegen des hier nicht genannten Umstandes, sondern weil ich den Fall einfach an sich recht unterhaltsam fand und er seinen Zweck erfüllt. Und ich denke auch, dass es sich lohnt und ich würde den Fall insgesamt als Unglück im Glück bezeichnen, da die Auflösung ja letztendlich etwas Erfreuliches sein könnte. Ja. Ja, also da mache ich mal einen Mischmasch aus euch beiden, aus Clemens und Philipp. Ich bin eher der Meinung, dass er den 3,5 verdient hat. Weil, ja, also, er ist gut, aber er ist für mich eher nur so ein Lückenfüller, sag ich mal. Ein guter Lückenfüller, ja. Ja, ich denke, ich gehe auch in Richtung 4. Ja, vielleicht auch eher knappe 4, so wie Kevin, aber ich denke mal doch 4. Es ist halt der Fall nach dem London-Fall, da sind die Erwartungen hoch. Ja, Conan erzählt halt auch den Detective Boys und so, was da passiert ist, so ein bisschen am Anfang. Ansonsten ist mir noch ein ganz kleiner inhaltlicher Fehler wieder aufgefallen. Und zwar kriegen sie eine Nachricht aufs Handy, dass es ein Erdbeben gibt und da steht in der deutschen Version, also Conan sagt da, diese Nachricht bekommt man, wenn ein Erdbeben der Stärke 5 möglicherweise kommt. Aber im Original steht da, wenn es ein Erdbeben der Stärke höher als 5 ist. Also es ist ein ganz kleiner inhaltlicher Fehler. Ansonsten finde ich den Fall überdurchschnittlich gelungen, leicht. Es ist halt ein Detective Boys Fall, aber diesmal kein Standardfall, weil es keine 3 Verdächtigen und ein Opfer gibt, sondern ja, die Detective Boys diesmal auf sich allein gestellt sind, was ich sehr schön finde. Und sozusagen wie diesen Fall im alten Schloss, sie sind halt gejagt, müssen sich verstecken vor den Tätern, die sie da jagen und den einen kleinen Code lösen, der jetzt nicht weiter schwierig ist, der relativ klar ist. Und ja, ansonsten finde ich den Fall dadurch gelungen, dass die Detective Boys eben mal ja, auf sich gestellt sind und mal was alleine lösen müssen. Also 4 von mir. Ja, also ich würde sagen, also ich würde den 3 von 5 geben. Ich fand ihn jetzt nicht so überraschend, wie schon erwähnt wurde, aufgrund des London-Falls, der auch schon hohe Erwartungen gesteckt hatte. Aber was man sagen kann, ist, es ist halt ein Detective Boys-Fall. Mir persönlich gefallen die Detective Boys-Fälle nicht so besonders. Und daher kann er bei mir persönlich sowieso keine hohe Rate, also hohe Punktezahl erreichen, aber dennoch ist es trotzdem mit dem Code, finde ich, ist es trotzdem gut gelungen und da haben sie sich auch wieder mal was Neues einfallen lassen. Ja, ich würde 3 geben. Ja, also ich fand den Fall gut gelungen, also es ist jetzt nicht so ein berauschender Fall, wie die anderen schon sagten, aber mir hat er sehr gut gefallen und auch wegen dem kleinen Umstand, den Philipp schon erwähnt hatte, das hat mich auch sehr gefreut und ich gebe dem Fall 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ja, was ich vielleicht noch so als Hintergrundinformation erwähnen könnte, wer unseren News-Podcast damals nicht gehört hatte, als die Episode zu diesem Fall damals im japanischen Fernsehen gezeigt wurde, da hat man aufgrund des Erdbebens, das ja sich jetzt ja mittlerweile schon gejährt hat, das damals ja im März 2011 in Japan stattfand, hat man bei der Anime-Umsetzung das Erdbeben weggelassen und nur eine Entführung stattfinden lassen, was ich auch verständlich fand. Also, soweit die Hintergrundinformation zu diesem Fall. Genau, der Einfluss musste da jetzt nicht wirklich so sein. Der vermeintliche Einfluss von tatsächlichen Begebenheiten in einer fiktiven Serie. Was hier insgesamt auffällt, ist ja, dass der etwas korpulentere Verbrecher ja auch irgendwie eher den anderen diktiert und klüger erscheint und auch dirigiert er ihn eben und wahrscheinlich auch ist das der Kopf der Aktion da. Eine Anspielung auf Dick und Doof. Möglicherweise. Was ich auch noch ganz nett finde, ist das mit den Hintergrundbildern auf den Handys der Detective Boys. Also so ein netter Nebeneffekt vielleicht, der allerdings auch beim Fall dann eine Rolle spielt. Ja, voll find ich, finde ich ganz lustig. Ja. Oder auch als sie vom Erdbeben so erschrocken sind und sich dann alle an Conan festklammern. Das ist doch auch schon so herrlich. Ja. Da fragt er, ich sag's lieber nicht, nee. Das erinnert mich nicht einfach. Das erinnert mich ganz leicht an den einen Fall, wo die Detective Boys im Kino waren und Ai und Ayumi sind zu drei eingeschlafen. Ich persönlich finde Ai Haibara an einer Stelle ziemlich niedlich und zwar als sie eben die Verbrecher herlocken möchte und eben schreit, als kleines Kind sich vortäuscht. Mhm. Ja, und auch ansonsten muss ich sagen, dass der Zeichenstil durchaus relativ gut ist. Also den Unterschied zum London-Fall merkt man so direkt nicht. Also gut gemacht. Vor allem auch beim Erdbeben sind diese Ruckler sehr gut dargestellt worden. Also ja, also das erste Mal. Ich habe ja den Band ja immer durch, wenn ich mir so gekauft habe. Da habe ich dann das erste Mal gedacht, na nun, was ist denn da mit den Zeichnungen los? Die sehen ja ganz anders aus. Aber wenn man dann die Geschichte liest, dann fällt einem das wieder ein. Ach ja, da war ja was. Ja, da kommen wir auch zum nächsten Fall, wo es um ein Gruselkabinett in einer Universität geht. Und den Fall wird uns jetzt Benjamin kurz erläutern. Hallo, ja, also es geht im Grundlegend darum, Kogoro wird zum Festival auf die Baker-Universität eingeladen als Redner. Und während der Rede wird Ranmuri angesprochen, da sie ja die Tochter von ihm ist, wird sie gefragt, ob sie sich mit Leichen denn auskenne. Denn die 4 Studenten oder 3 Studenten beziehungsweise haben ein Gruselkabinett und dort wollen sie einfach mal schauen, ob sie die Leichen richtig vorbereitet haben, beziehungsweise ob sie es wahrheitsgetreu beziehungsweise realistisch gemacht haben. Sie werden dann durch einen Gang geleitet, der am Ende ist dann ein OP und auf dem OP-Tisch liegt eine Person und diese soll als Gruseleffekt soll Blut aus ihrem Körper rausspritzen und sie soll dann halt alle anderen erschrecken. Dann passiert es aber nicht so wie erwartet. Es ist dann einfach so, dass das Blut spritzt zwar, aber es kommt ihnen dann komisch vor, dass die Frau sich nicht mehr bewegt und daraufhin stürmen sie zu ihr und stellen halt fest, dass sie tot ist und Conan kann gleich am Geruch erkennen, dass sie mit Ciancali ermordet worden ist. Ja gut, ja, also ich würde dem Fall 4 von 5 geben, da ich ihn also sehr originell fand mit diesen Leichen und diesem Gruselkabinett, also das fand ich sehr originell. Und auch an sich der Fall war doch spannend und vor allem auch das Motiv fand ich wieder mal ein bisschen menschlicher als sonst. Also mehr nachvollziehbar als andere. Jetzt hast du schon gespoilert, dass es kein Selbstmord ist. Und, ja. Sehr gut. Ja. Ist ja meistens eh klar. Also Selbstmord kommt relativ kaum vor. Also. Ja, nur einmal kommt es vor, das ist beim ersten Band. Naja, gut. Genau. Also ich würde dem Fall sogar 4,5 geben von 5, weil der Fall auch für mich eine kleine Bedeutung hat. Ich habe nämlich den Anime schon lange nicht mehr geschaut, auf Japanisch. Und das ist also der erste Fall, den ich nur auf Deutsch verfolgt habe. Und vielleicht so ein Kracher, also mit wirklich originellen Ideen, und ich war wirklich sehr baff. 4,5 bekommt er von mir, und ich fand immer so toll, dass Colin von jedem Track unbeeindruckt war. Das hat mir doch sehr gefallen, wie er immer gelangweilt tat. Ja, also ich muss dann hier leider mal aus der Reihe tanzen, negativ. Ich allerdings auch. Ich würde dem ganzen Fall nur 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben, oder 3, 2, 1, keine Ahnung. Es sind ja eigentlich gar keine Detective Boys Abzeichen. Ja, Sonoko ist ja diesmal dabei, oder? Ja, Sonoko Haarreifen. Genau. Nee. also ich finde das, wie einige von euch gerade eben diesen Detective Boys Fall fanden, als eher so durchschnittlichen Fall und Lückenfüller. Also fand die Idee eigentlich ganz gut, aber das mit dem Gruselkabinett und der Ermordung, ich finde, da konnte man irgendwie, ja, hat mich der Fall nicht so mitgerissen, obwohl das zeichentechnisch und von der Aufteilung der Seiten sehr gut war. Also man hat ja auch diverse Seiten, wo die Bilder ineinander übergingen. Mir fällt jetzt dieses eine auf, wo Conan da zu sehen war, als er mit Ran da durch dieses Gruselkabinett ging. Das fand ich sehr gut gemacht. Ja, ansonsten ein Standardfall in einem OP-Saal eben. Was ich noch negativ anmerken muss, ist auch, dass man hier die Baker-Universität gewählt hat. Also als Kokoros ehemalige Universität bietet sich natürlich an. Allerdings hätte man auch gut die Toto-Universität wählen können, wo ja Subaru Okiya derzeit studiert. Ja, also ich kann zu dem Fall sagen, ich fand ihn eigentlich auch in Ordnung, er war gut. Also so der Fall an sich jetzt so, die Lösung und so, das hat mich jetzt nicht so beeindruckt, hat mir nicht so gut gefallen, aber es gab auch wieder ein paar lustige Stellen in dem Fall, so wenn Kokoro da seine Rede hält oder das, was Philipp eben schon angesprochen hatte, direkt unter dem Bild, nachdem Ran dann mit Sonoko durch dieses Gruselkabinett gegangen ist, dann kann man auf dem nächsten Bild sehen, dass Ran in ihren Augen so komische Spiralen hat, so dass man da sieht, dass sie total geschockt ist von dem. Und das fand ich doch sehr lustig. Ja, das ist ja ein Stilmittel, das das Gosho Aoyama in letzter Zeit häufiger verwendet, auch bei Kokoro mit diesen Yen-Zeichen in den Augen und sowas. Also finde ich auch sehr gelungen, also muss ich sagen. Gut, dass das mal eingebaut wurde hier und dass du es auch erwähnt hast. Also, ja, wie gesagt, ja, deswegen, also. Ich gebe dem Fall dann im Ganzen 4 von 5 Sonoko-Haarreifen. Ja, ich denke, ich werde mal so ein bisschen mit Philipp und Clemens aus der Reihe tanzen. Gerne. ja, sie tanzen jedes Jahr am 11. Januar, oder wie war das? Ach, gerade, der Kurt mit den Sherlock Holmes Männchen da, genau. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, bei dem Kaufhausfall, aber okay. Was wollte ich sagen? Genau, es ist einer der Fälle nach dem London-Fall. Hier ist halt Sonoko dabei, das heißt, Ran erzählt erstmal Sonoko mit etwas Zögern, was da vorgefallen ist, wodurch Sonoko natürlich gleich aufgebracht wird und ihr gleich Tipps geben will, bei ihr, wie sie gleich weitermachen soll in ihrer Liebesbeziehung zu Finichi. Und was ich da gut fand, ist, dass Conan wieder so versucht, dazwischen zu reden, hektisch. Das hat mich gleich wieder an den Fall mit dem Zitronenkuchen erinnert, wo sie im Auto saßen und Conan ruft auch ganz laut, ich muss mal pipi, können wir rechts ranfahren. Das fand ich gut. Ansonsten ist der Fall halt, finde ich, relativ standardmäßig, bis auf die dunkle Atmosphäre mit den Zombies und so und dem Operationsfall. Es gibt auch wieder 3 Verdächtige, ein Opfer. Das Ganze ist etwas sehr statisch, weil alles an dem einen Tatort nur stattfindet. Der Trick dagegen ist ganz okay. Aber ja, so großartig begeistert hat mich der Fall jetzt nicht, von daher vielleicht knappe 3 Sonoko-Haarreifen. Ja, so bei mir hat er es auch noch knapp auf 3 geschafft, auch wegen dem Mordtrick, also wie er die Rekonstruktion, also wie der Täter das alles geplant hat, vollzogen hat. Und ansonsten fand ich es eben auch nicht sehr überragend. Wir haben hier ja eben auch einen typischen Fall. Und ja, was einen unterhaltenen, was unterhaltenden Wert hat, ist, denke ich, Kokoro Mori am Ende und am Anfang. Das gibt einem, denke ich, nochmal was Nettes. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Fall. Es gibt ja in diesem Band unglaublich viele Fälle im Vergleich zum letzten Mal. 4 abgeschlossene. Ja, das ist auch schon erwähnenswert. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit dem Fall um die Karuta-Karten. Und weil K und K, darf jetzt auch Kevin anfangen mit der Erläuterung dieses netten Falls. Genau. Und das ist auch eine Anspielung auf 3K. Genau. Beziehungsweise K3. Ja, und da es in dem Fall nicht nur um Kevin, um Frank, um Colin und Karten geht, sondern auch wie immer um einen kleinen Zwischenfall, komme ich auf mal zur Sache, nämlich startet alles, indem Colin merkt, dass er eine leichte Erkältung hat, wie er denkt. Allerdings ist er stärker außer Gefecht, als er hoffte, sodass sein Karuta-Kartenspiel mit den Detective Boys ausfällt. Diese haben sich schon getroffen bei Ayumi und bemerken ein kleines Schauspiel, nämlich dass der Nachbarsjunge zu Ayumi kommt und ihr sagen will, dass diese mutmaßlichen Eltern nicht seine Eltern sind, sondern böse Unbekannte. Während Ai noch Colin am Hörer hat, bestätigt er das, obwohl die Detective Boys dann aber Informationen sammeln, die gegen die These sprechen und dafür, dass der kleine Junge eher ein kleiner Teufelsbraten ist, glauben sie Colin noch, beziehungsweise wollen seinen Vermutungen nachgehen und kommen dann doch noch in einen guten Fall mit einem richtig knackigen Code, den sie mit den Karten lösen werden. Und wie genau und was da noch für eine Entführung dahinter steckt, mit welchen Motiven, das könnt ihr alleine nachlesen. Oder wer lesefaul geworden ist, kann auch nachschauen in Episode 642 und 43. Für mich persönlich war der Fall richtig gut, aber er war besser als der andere. Und vor allem waren hier noch einmal die Detective Boys dabei, wieder ohne Colin. Aber immerhin mit der Hilfe von der überschlauen Ei, die in dem Fall am Ende, gegen Ende, in Kapitel 67, einen schönen Gesichtsausdruck heraufbeschwört. Den mochte ich sehr. Aber den müsst ihr auch mal selber gesehen. Also ich gebe dem Fall 4 von 5 Fieberthermometer. Das ist gut. Ja. Ja. Meine Meinung, und jetzt müsst ihr mir alle zustimmen. Naja, also erstmal, was ich ganz bemerkenswert an dem Fall finde, es gibt einen Fall, ohne dass Conan diesmal zur Stelle ist. Also er liegt da krank im Bett. Ja. Und diesmal sind es nur die Detective Boys, die irgendwo sind und da passiert wieder was. Also ich schlussfolgere daraus, entweder ist es jetzt ein Zufall oder nicht nur Conan hat einen Fluch irgendwie, sondern auch schon die Detective Boys. Der berühmte Aber Fluch, ja. Eigentlich ist ja der Fall bereits von ihm gelöst worden, von daher. Genau. Erfordert es auch nicht seine Anwesenheit mehr und kann sich schön ausruhen, beziehungsweise vielleicht noch irgendwann. Aber tja, so viel möchte ich ja auch nicht verraten. Nee, genau. Ja, was mir aufgefallen ist, in Kapitel 9 des Bandes sehen wir da eine Seite, bei der eben, ich weiß nicht, ob es verrutscht ist, aber unten ist eben so eine weiße Fläche. So eine ungewohnte weiße Fläche, ein bisschen frei, als ob irgendwie das ein bisschen nach oben verrutscht ist. Das ist die Seite. Ach, stimmt, ja. Genau, das ist die Seite, in der der Junge von der Mutter zur Toilette gebracht wird. Ja, von der angeblichen Mutter. Genau, von der angeblichen. Das ist mir während des Lesens komischerweise gar nicht aufgefallen. Ich war wahrscheinlich so in den Fall vertieft. Ja, ein positives Zeichen. Das ist mir zwar aufgefallen, aber ich habe sowas schon öfter gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich glaube, sowas kommt öfter vor, dass meine kleine Verrutschung stattfindet. Ja, aber die ist wahrscheinlich nicht im Original so gedacht gewesen. Nee. Und daher, bestimmt nicht. Ja. Also mein Urteil ist auf jeden Fall, dass ich das wieder als Standardfall empfinde. Boah. Ist zwar ganz gut gemacht, auch schön mit diesen Karten. dass man jetzt endlich mal so eine, die Detective Boys beim Spielen auch so beobachtet, das ist ja eher selten der Fall. Die kommen eigentlich meistens eher wohin und dann passiert da sofort ein Mord oder irgendwie sonst was. Jetzt sieht man sie auch mal so, wie sie spielen und ja, das mit dem Verrutschen ist mir jetzt nicht aufgefallen, von daher gebe ich mal keine 3, sondern 3,5 Detective Boys Abzeichen, weil ich wahrscheinlich so in den Fall vertieft war beim Lesen. Ja, oder Detective Boys Abzeichen oder Karuta-Karten oder Fieberthermometer. Genau, Fieberthermometer. Genau. Also die, wenn ich nochmal was zur Auflösung des Falls sagen darf, die fand ich grauenhaft. Also die war nicht so toll, das stimmt. Das hätte man die Detective Boys allein machen lassen sollen und dann nicht noch diverse Charaktere dort auftauchen lassen sollen, wenn ich das mal so schon mal so vorspoilern darf. Also da war ich ein bisschen enttäuscht von Aoyama und seiner Kreativität. wie auch in einigen der kommenden Fälle, was ich jetzt leider schon sagen muss. Also, ja. Aber es gibt natürlich auch Höhen, wie zum Beispiel den Fall mit dem Notruf 252. Ja. Also, ich möchte auch noch ganz kurz auf die Karten zurückgehen. Na, also, ich selber bin ja nicht so kartengewandt. Und darum fand ich auch wirklich ein kleines Event, auch mal die Detective Boys und auch Ei wirklich als Kinder zu sehen. Kinder, die ganz normal Karten spielen. Und nicht irgendwie Ei mit ihrer erwachsenen Art, sondern, also ich habe selber ein paar japanische Karten und die sind aber Hanafuda und die sind ja anders dann, aber mit denen komme ich gar nicht klar. Und ich stelle mir richtig vor, wie ich mit den Karten, mit den Karuta-Karten auch gar nicht klarkommen werde. Toll. Ja, was ich auch gut fand, ist die Erklärung, was denn überhaupt Karuta-Karten sind, genau. Als Anmerkung unten drunter. Das ist ja für uns Deutsche so nicht so sehr geläufig. Richtig. Und ja, in anderen Fällen konnte man gut darauf verzichten, weil das da eigentlich so offensichtlich war, was damit gemeint ist. Aber hier ist das schon sinnvoll und auch gut gemacht von EMA, das dann auch kurz nur zu erklären und nicht den ganzen Roman darüber zu schreiben. Also ja, gut gemacht. Wobei die Karuta-Karten wurden ja hier auch missbraucht für irgendwelche mysteriösen Botschaften von dem kleinen normalen Jungen, anstatt normal zu spielen. Und ja, das muss, genau, und dann mussten die dann eben was rausfinden. Hört sich spannend an, also schnell kaufen. Ja, es sollte am besten noch einen Fall geben, wo die Detective Boys spielen, ohne dass es einen Code gibt. Genau. Endlich mal normale Kinder. Ja. Schön fand ich überhaupt. Das war auch mein Ansatz. Schön fand ich überhaupt auch, dass. Schön fand ich überhaupt auch das Gesicht, das Ei gemacht hat, als sie den Fall durchschaut hatte. Ja, also genau. Das ist einer der schönsten Gesichter, die Ei überhaupt hatte. Das ist so ein typisches Conan-Gesicht, das auf Ei projiziert wurde. Man hätte da eigentlich nur die Umrisse, die Haare so wegmachen müssen, so Conans Haare und die Brille dazu und dann wäre es Conan gewesen. Also, das passt. Genau, aus dem Grunde hat mich das auch... Das wollte ich gar nicht sagen, darum habe ich das so... Aber ah, das meinst du, okay, ja. Habe ich dachte, du meintest was ganz anderes, von daher. Nee. Ja, dann sind wir uns ja einig. Das war wirklich herrlich. Aus dem Grunde habe ich mir auch da irgendwie Conan mit der Ai Haiwara-Perücke vorgestellt aus Episode 345. Das sah äußerst irgendwie ähnlich aus, ja. Ja, also wo wir schon bei Ai Haiwara sind, für mich hat sie auch so ein bisschen hier den Fall gerettet, weil die Detective Boys sind ja hier wieder auf sich allein gestellt, wie eigentlich schon im letzten Fall, was ich ganz interessant finde, aber ansonsten ist der Trick und so, das mit dem Kartenspiel, naja, gut, da bildet so ein Junge irgendeinen sehr umständlichen Code. Ja, auf jeden Fall hat Ai die meiste Arbeit geleistet. Das ist in der Tat, ja. Und wir wollen nicht zu viel verraten. Also ich denke auch, ich gebe so, jetzt gebe ich 2 oder 3... Wahrscheinlich, ich gebe mal ausnahmsweise 2, weil ich den Fall doch etwas schwächer finde. Achso, und dann ist mir... Also allein als Gesicht müsste schon 5 geben. Ja, eben, ich meine, sie hat es ein bisschen gerettet, aber trotzdem ist der Fall für mich weniger gelungen, finde ich. Ja, war auch einer der wenigen Fälle, die ich, als er in Japan veröffentlicht wurde, im Manga, den ich dann nicht ganz verfolgt habe. Also wahrscheinlich aus anderen Gründen, aber ja. Was ich auch noch erstaunlich finde, sind die Handys, die dann Conan und Ai so verwenden. Ja. Das sind ja noch so alte Club-Handys, schon mit hochauflösender, am besten Full-HD-Videokameras. ja, okay. Später im Manga, was ihr dann auch in den kommenden Bänden noch sehen werdet, wird es dann einige technische Neuerungen geben. Da wird man dann auch auf iPhones zurückgreifen können. Oh. What it's. Oh. okay. Also das nochmal ganz kurz dazu. Ja, Aoyama ist halt umgestiegen, modernisiert, nicht wahr? Genau, allerdings kommt das dann wahrscheinlich doch eher noch. Ja, als der Band veröffentlicht wurde, war der Manga ja eigentlich schon in Japan ein bisschen vorangeschritten von den Kapiteln her. Von daher trifft das wahrscheinlich dann genau diese Zeit. Wobei man ja zu Ice Handy sagen muss, dass es bereits ein Touch-Handy ist. Und Conan, wie man am Anfang sieht, es noch gibt seine eine Folge, da muss ich kurz einreden, es gibt ja eine Folge, in der Ai und Conan mit dem Professor im Käfer sitzen und die Organisation verfolgen. Und da hat Ai auf jeden Fall Internet an ihrem Handy. Da tut sie irgendeine Information nach. Ah ja, genau, mit dem Eddie P. Und genau, das war's, ja. Das ist der Fall mit Kier, war das. Wo genau, sie raussuchen wollten, ob der irgendwelche Termine hat. Richtig, da tut sie nachrecherchieren. Ja. Wahrscheinlich hat das Handy der Professor erfunden, ne? Genau. Genau. Ja, also bei mir hat der Fall es auch noch, also auf 3 von 5 Fieberthermometern geschafft. Ja, mehr habe ich jetzt auch nicht viel dazu zu sagen, außer ein wichtiges Stichwort, beziehungsweise ein Satz, der entscheidend bevor die Auflösung einsetzt, ist, wem gehört das Handy dort? Ja. War das auch ein Klapp-Handy, ja, ne? Ja, das war eins. Achso, hier ist mir auch wieder so ein kleiner sprachlicher Fehler aufgefallen, wieder eine Ungeschicktheit bei der Übersetzung, und zwar gleich auf der ersten Seite von dem ersten Kapitel zum Fall. Da fragt der Kogoro Ran, gehst du was einkaufen? Und Ran antwortet da, ja, und zwar das Fieberthermometer, auf das du gestern Abend getreten bist. Also sie kauft natürlich nicht das Fieberthermometer, auf das er getreten ist, sondern halt ein neues. Also das ist etwas ungeschickt übersetzt hier. Aber gut, ist jetzt kein inhaltlich schwerwiegender Fehler. Und nur Kleinigkeit. Das stimmt. Aber wo wir schon bei Fieberthermometern und Bewertungen sind. Ja, ziemlich krank der Fall, ne? Ja. Gut. Ja. Oh, ich sehe gerade das Bild am Ende des Falls. Das ist auch ziemlich lustig. Ja, also ich fand den Fall sehr gut gelungen, weil auch die Detective Boys mit dabei waren und ja, auch mal wieder ohne Conan. Und ja, es gab auch wieder ein paar lustige Szenen da mit bei. Und ja, der, wie gesagt, zum Code, der da hinterlassen wurde, den konnte man jetzt als Deutscher eben nicht lösen. Es sei denn, man beherrscht so ein bisschen Japanisch, aber ich fand den Fall ganz in allem trotzdem gut gelungen und deshalb gebe ich ihm 4 von 5 Fieberthermometern. Ja, also was ich nur dazu sagen kann, also ich, wie gesagt, also Detective Boys Fälle gefallen mir ja nicht so, aber diesen fand ich schon wesentlich besser als den davor und ich würde 4 von 5 trotzdem geben, vor allem weil auch ich fand, dass es einfach von der Story her schon eine neue Idee ist. Und dass auch, dass Conan halt in diesem Fall eher nicht so vorne dabei ist, das hat mir, also fand ich überraschender als beim anderen. Achso, was mir jetzt noch eingefallen ist zu dem Fall, da war doch dann die Situation, dass das Handy irgendwie am Ende noch eingefaltet ist von den Entführern und sie sozusagen mit aufhören. Ja, das ist ja vielleicht Spoiler. Na, dann, ja, okay. Schneiden wir das raus, okay, fertig. Bevor wir jetzt anfangen, hier groß zu spoilern, mache ich gleich mal weiter mit dem nächsten Fall. Da geht es ja um den Wächter der Zeit, der hier angerissen wird und dann im nächsten Band 73, den wir gleich noch kurz anreißen werden, aufgelöst wird. Und über den Wächter der Zeit wird uns jetzt Marcel kurz was erzählen. Genau, in dem letzten Kapitel, da beginnt ja den neuen Fall, kommt mal wieder ein Klient in die Detektei Mori, ist ja glaube ich auch schon wieder länger her. Und der ist eben angestellt bei einer sehr reichen Frau, die ein Uhrenfanat ist und auch deswegen einen etwas schlechten Charakter hat. Aber lassen wir das. Auf jeden Fall hat sie einen Brief bekommen, dessen Absender sich als Wächter der Zeit betitelt. Und der droht ihr eben an, sie an ihrem Geburtstage zu ermorden. Und Kogoro soll nun herausfinden, wer der Wächter der Zeit und damit der Absender dieses Briefes ist. Was ich ganz interessant finde, der Butler teilt ihm eben noch mit, dass es schon die letzten 2 Jahre jeweils einen Drohbrief gegeben habe, einen gleichen, aber es ist jeweils nichts passiert. Also so wird er eben auf die Geburtstagsfeier mit eingeladen, an dessen Tag ja zum Geburtstag sie ermordet werden soll, diese reiche Frau. Und ihr schlechter Charakter beweist sich schon damit, dass sie gleich jeden Angestellten feuern will, der auf die Uhren da aufpasst, nur weil eine Uhr 5 Sekunden irgendwie falsch geht von ihren 1000 Uhren. Ja, sie hat eben ganz viele Gäste da eingeladen, unter anderem einen Uhrenmacher und dann noch zwei Leute, die für die Architektur ihres Anwesens zuständig waren. Wie sich herausstellt, ist dann auf ihrer großen Turmuhr von dem Gebäude jemand gestorben vor einigen Jahren, und zwar war das auch an ihrem Geburtstag. Und dann findet halt später das Festbankett statt, dann geht das Licht aus und Conan ahnt natürlich von Übles. Und ja, es kommt dann, wie es kommen muss. Der Wächter der Zeit schlägt zu und die reiche Frau wird tatsächlich ermordet. Ja, zum Fall an sich, ich finde ihn ziemlich gelungen, so vom Aufbau. Die Charaktere sind vielleicht etwas blass, aber der Trick ist auch ganz gut, finde ich, der dann sich in den nächsten Fällen entwickelt. Also da kann man sich schon freuen auf den nächsten Band. Und ja, ich denke, hier gebe ich durchaus mal wieder 4 Kogoro-Schnauzbärte. Kogoro ist ja wieder mit dabei. Ja, also was ich auf jeden Fall schon mal sehr schön finde, ist, dass es einen Drohbrief gibt. Und hier haben wir auch die von mir schon eben erwähnten Yen-Zeichen in Kokoros Augen. Ja, also Drohbriefe gab es in letzter Zeit eher selten. Von daher ist das mal eine gelungene Abwechslung. Das mit den Uhren hatten wir ja auch häufiger schon mal, dass jemand so einen Tick diesbezüglich hat. Das stimmt. Ein Tick im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, also zeichentechnisch ist es auch sehr gelungen. Es wird am Ende sehr dramatisch, als dann die Frau dort ermordet wird. Da nimmt Aoyama auch mit den Seiten, mit den Panels Dynamik ein. Und was ich schade finde, ist aber, dass es in diesem Fall, in diesem Band nur das erste Kapitel zu diesem Fall gibt. Denn ich finde es immer viel interessanter, wenn es bereits von einem 3-Kapitel-Fall die ersten beiden Kapitel gibt, sodass man auch schon ein bisschen ordentlich mitraten kann und dann eben noch die Auflösung fehlt. Jetzt hat man so einen Mord und weiß damit eigentlich gar nichts anzufangen. Beziehungsweise man kann eigentlich noch wirklich nicht miträtseln, es sei denn, man passt wirklich gut auf. Also, naja, also ich sag mal so viel, es gibt schon in dem Kapitel einen sehr, sehr deutlichen Hinweis auf den Täter. Und wer jetzt also genug Zeit hat und so ein bisschen auf die Details schaut, der kann bis zum Erscheinen von Band 73 eigentlich ganz leicht auf den Täter kommen. Ist auch, ich habe ja hier eine Shonen Sunday-Ausgabe liegen, in der genau dieses Kapitel abgedruckt wurde. Und ich habe, als ich das Kapitel jetzt gelesen habe, ich kenne die Handlung ja noch ziemlich gut, das ist nicht bei allen Fällen immer der Fall. Und da habe ich auch direkt gewusst, wer denn als diese Person aufgetaucht ist, wer denn jetzt der Mörder ist und wie er sich verdächtig gemacht hat und so. Also ja, es ist schon schwerer, aber mit ganz viel Grips kommt man da vielleicht hinter. Oh, dann bin ich also blöd, ja? Okay. Aber was ich dazu sagen möchte, also ich finde es eigentlich sogar ganz gut, wenn mal nur ein Kapitel von zum Beispiel einem Dreierteil kommt. Dann hat man noch ein Potenzial nach oben, finde ich. Also man wird eingeworfen und hat dann noch so ein da wird bestimmt noch also wie ein kleiner Vorgeschmack. Also ich finde es auf die Art auch angenehm. Und ich gebe dem Fall, eben weil ich noch viel erwarte, auch 4 Kogoro-Werte, was auch immer. Achso, ich habe meine Bewertung noch gar nicht gegeben, aber da muss ich mich dir natürlich anschließen. Also ich gebe auch 4 von 5 Schnauzbärten. Ist jetzt nicht ein besonderer Fall, aber ich erwarte noch viel. Ein überdurchschnittlich guter Fall. Also nicht der beste, so wie der London-Fall. Das ist natürlich niemals. Jetzt hier kein Vergleich. Ich will doch nicht, dass nur der London-Fall ein 5-Punkte-Fall ist, aber also 4 ist, denke ich, schon ganz ordentlich. Also da kann man was mit anfangen. Und die Auflösung wird auch noch einige sicherlich überraschen. Ja, also ich würde mich auch anschließen mit 4 von 5 Uhren ticken. und mir gefällt eben auch dieser Charakter, der ermordet wird, nämlich Rukako Hoshina. Und sie sagt, sie hat eben schon früh erkannt, die Lebenszeit ist begrenzt, Zitat Ende. Ich will keine einzige kostbare Sekunde verschwenden. Ja, und da sieht man ja auch schon, da sie recht hat, ihre Lebenszeit ist wirklich begrenzt und der Täter scheint auch volle Geburtstage zu lieben und macht dementsprechend auch kurzen Prozess. Ja, also ich bin auch gespannt, was sich da entwickelt und empfehle es natürlich auch den Lesern, ab Mai dann weiterzukaufen. Also ich kann mich dem Kevin da anschließen, eine Bewertung. Ich würde es genauso sehen und auch, dass es nur ein Kapitel ist von 3, finde ich auch gut, weil es lässt halt, wie er schon gesagt hat, Raum für Spekulation. Und ich sehe da eigentlich auch sehr viel Potenzial in dem Fall. Ja, dann schließe ich mich der ganzen Bewertung auch nochmal an. Ich gebe auch 4 von 5 Kokoro-Schnauzbärten oder Uhren, weil ja, ich den Fall auch, also den Anfang des Falles auch einigermaßen gut finde. Und auch den Drohbrief, den wir hier haben, den kann man auch diesmal selber entschlüsseln. Es ist kein groß schweres Rätsel bei den Briefen von Kaito Kid immer. Und ja, um den Charakter der Frau nochmal zu deuten, da habe ich auch noch ein Zitat, und zwar, um das aufzunehmen, was Marcel vorhin gesagt hat, dass sie sich beschwert wegen der Uhr, dass die nachgehen. Bei ihr beschwert sie sich, dass die Uhren um eine halbe Sekunde nachgehen. Finde ich schön, dass wir jetzt am Ende dieses Bandes noch zu einer einheitlichen Meinung hier kommen und alle Ja, schön. 4 von 5 Kokoro-Schnauzbärten, Uhren ticken, Uhren oder was ich was geben. Okay. Genau, ja. Jetzt haben wir den ganzen Band durchgesprochen, dann kommen wir nochmal zu einem abschließenden Resümee, wie man auf Französisch ja so gerne sagt. Und das ist auf Deutsch die Zusammenfassung des Bandes. Ja, also ich muss sagen, ich finde den Band sehr gelungen. Auf jeden Fall, wer den London-Fall im letzten Band gelesen hat, der ist natürlich jetzt dazu verpflichtet, diesen Band sich ja auch zu kaufen. Also kauft man praktisch einen Doppelband, 6,50 € für den Band 71 und dann 6,50 € für den, also 13 € für den gesamten London-Fall. Das allein lohnt sich auf jeden Fall schon. Da kriegt man noch eine gehörige Menge an Extras dazu. Wie zum Beispiel diese ganzen interessanten Fälle hier sind zwar nicht die besten, wie wir gerade eben ja schon besprochen hatten, allerdings finde ich sie durchaus lesenswert. Nicht zuletzt auch, weil ein bestimmter Charakter in diesem Band nochmal wieder auftritt. Ja, also ich würde dem gesamten Band aufgrund des kurzen Abschlusses des London-Falls nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben oder 4 von 5 Big Bands, weil der hier so schön vorne auf dem Cover drauf ist. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert für alle, die den London-Fall gelesen haben und auch sonst vor allem an den Detective Boys interessiert sind. Die sollten sich diesen Band schnappen und lesen. Also ich war eigentlich, sagen wir mal, in Anführungsstrichen enttäuscht, nur vom ersten Detective Boys Fall. Alle anderen fand ich wirklich sehr gut. Die Auflösung vom London Fall war sehr gut. Der zweite Detektiv, der zweite Detektiv, rausschneiden, hier, weg. Okay. Der zweite Detective Boys Fall war auch ein sehr hoher Favorit von mir. Das Gruselkabinett fand ich toll. Und vom letzten Fall, mit dem Wächter der Zeit, verspreche ich mir noch sehr, sehr viel. Darum komme ich nicht um eine 4,999 herum. Ja. Nicht eine 5, Ja. aber eine 4,9. Oder 4,5, aber doch ist wirklich eine meiner Lieblingsfälle. Muss ich so festhalten. Ja, ich kann da gleich einhaken und mich Kevin in der Hinsicht anschließen und sogar wirklich die vollen 5 von 5 Big Bands geben, weil ich eben finde, der Band ist von den Fällen her sehr gelungen, vom Cover an sich, das Grußwort von Aoyama wurde schön angepasst zu seinem Bild. Also ich habe an dem Band jetzt eigentlich nicht großartig was auszusetzen. Von daher hat er von mir durchaus die volle Punktzahl verdient. Das würde ich genauso sehen. Also ich würde ihm auch 5 von 5 geben. Erstmal, weil der London-Fall gut abgeschlossen worden ist. Und auch, es sind auch viel mehr Fälle drin als in dem letzten Band. Und auch der letzte Fall, der angerissen wird, hört sich auch ganz spannend an. Und deswegen würde ich 5 von 5 geben. Ja, wenn ich jetzt bei mir ganz genau durchrechnen würde, käme ich auf eine 3,2 nur. Allerdings hat, naja, wenn man es mal genau betrachtet, hat der Fall eben einen guten Detective Boys Fall, wie ich finde, und einen mäßigen Detective Boys Fall und dann noch einen, ja, recht, naja, mittelguten, durchschnittlichen Kuro-Fall, wo er auf der Universität ist und das letzte Kapitel ist vielversprechend. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass eben in dem ersten Kapitel der London-Fall abgeschlossen wird und der Höhepunkt da ist. Ja, insofern reiße ich mich vielleicht doch noch ausnahmsweise zu 4 Detective Boys oder Kogoro-Schnauzbärten oder Conan-Abzeichen hin. Was ich noch zur Verteidigung der 4 Punkte oder Detective Force Abzeichen oder was auch immer, Big Bands, wie ich eben sagte, sagen könnte, ist vor allem auch die deutsche Umsetzung. Also ich finde, EMA hat da gute Arbeit geleistet und ja. ist eigentlich ziemlich gut übersetzt. Wenn man mal so auch viele ältere Bände vergleicht, sind wenig Fehler vorhanden. Also Rechtschreibfehler eigentlich kaum bis gar nicht. Also doch einige also waren schon dabei. Also einen habe ich noch gefunden, der blieb unerwähnt. An den sage ich auch nicht. Ja, aber ansonsten auch sehr gut gemacht. Und ich finde es auch vor allem schön, dass wenn man größere Sprechblasen für die Charaktere hat, dass man die Schrift auch dementsprechend angepasst hat und nicht so klein gelassen hat an vielen Stellen. Und auch wenn die wütend wurden, dass man die ein bisschen fetter gemacht hat und sowas. Also insgesamt sehr schön gemacht von EMA. Trotz der geringen Besetzung in diesem Band, weil ja die liebe Nadine Steinkreise leider nicht mit dabei ist und Funky Crowd auch nicht. Hoffentlich ist sie nicht arbeitslos. Ja. Das wünsche ich niemandem. Sonst kann sie gerne bei uns im Conancast mitmachen. Also, ja, herzlich eingeladen. Haben wir auch endlich eine weibliche Person hier. Wir sind ja immer noch auf Suche nach weiblichen Sprechern, also meldet euch, wenn ihr mitmachen wollt hier. Wir sind überhaupt auch generell sehr dankbar, wenn ihr bei uns mitmachen möchtet. Ja, also 4 von 5 finde ich doch ganz angemessen, um das hier nochmal zu verteidigen. Genau, und das Gleiche sehe ich auch so und 4 von 5 sind bei mir auch drin. Das war eine kurze Erläuterung. Okay, machen wir weiter dann mit einem kurzen Ausblick noch auf den kommenden Band 73. Oh, von dem weiß ich aber gar nichts. Ja, da will ich auch nur kurz was anreißen. Und zwar wird der hier im Mai 2012 in Deutschland erscheinen. Und der enthält natürlich wie gewohnt 11 neue Fälle. Zum einen natürlich die Auflösung des Falls, den wir hier gerade eben schon angestellt haben, mit dem Wächter der Zeit. Dann geht es weiter mit dem Nudelsuppenfall, der sehr, sehr lustig ist, der jetzt auch aktuell im japanischen Anime lief. Das klingt immer dann, sehr lustig, Nudelsuppenfall. Ja, ja. Also alle Naruto-Fans sollen sich den Band auf jeden Fall kaufen. Ich hasse Naruto. Ich auch, aber das wollte ich mal so erwähnen. Vielleicht können wenn wir schon ja, dabei sind, ich auch. Vielleicht können wir die ja bekehren. Also ich nicht. Ich halte mich neutral, ich hab's nicht gesehen. Okay, danach geht's dann weiter mit einem neuen Charakter. Masumi Sera tritt auf und hat dann gleich den ersten Fall, der mäßig ist, wie ich finde. Da geht es um einen Mord in einem Hotel. Und danach wird eine Geiselnahme in der Detektei stattfinden, wo allerdings nur 3 von 4 Kapiteln in dem Band abgedruckt sein werden. Ja, das ist wieder so. Der Cliffhanger. Schöner Cliffhanger. Und der Band wird dann im Mai 2012 hier in Deutschland erscheinen. Da werdet ihr natürlich auch wieder einen Podcast zuhören. Sollte bis dahin nicht die Welt untergegangen sein. Ja. Nö, noch nicht. In diesem Sinne, ja. Ja, vielleicht haben wir dann auch schon eine kleine Werbung auf den 15. Film in dem Band am Ende. Mal gucken. Wenn wir ja, können. Das wäre natürlich schön. Da ist auch noch nicht bekannt, wann der erscheint. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Sage wie immer noch, dass ihr uns gerne auf Facebook liken könnt, auf Twitter folgen könnt. Conan News sind wir dort. Auf iTunes sind wir zu finden als Conancast. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Viel Spaß beim Lesen. Und den Band auf jeden Fall kaufen. Genau, wenn ihr schon 71 und 72 euch holt, müsst ihr euch auch 73 holen. Und egal welchen anderen Band ihr habt, ihr müsst euch 72 kaufen. Ja, das auf jeden Fall. Und also wenn ihr 5 habt, braucht ihr trotzdem 72. Und es ist auch eine Überlegung wert, sich den Band eventuell im Wikishop zu bestellen. Wir durch, ne? Dann alle. Wiederhören. Achso. Ach, Clemens noch. Oh. Will sich noch jemand verabschieden? Es ist noch Zeit für ein letztes Grußwort.